120 50 50. Eins live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind die ersten 16 Minuten hier unter uns auf 1Live und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Unser Thema heute, fremde Mächte. Ich bin sehr gespannt auf euch und eure Anrufe und die Geschichten. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die gewollt oder ungewollt Kontakt haben zum Reich der Toten, zu Außerirdischen, zu Dämonen, zu Engeln, zu Geistern oder zu Gott oder Göttern. 0800 220 5050, so erreicht ihr uns kostenfrei oder mailt uns domian@wdr.de. Fremde Mächte. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Tanja und Tanja ist 46. Guten Morgen, Tanja. Guten Morgen, Domian. Ich freue mich total. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Hallo. Und ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, und zwar, ich gucke ja deine Sendung schon so lange. Ja. Und jetzt war endlich mal mein Thema dran. Ja. Ja, und zwar, ich habe sowas Schlimmes erlebt gehabt. Ich war 17 Jahre im Altenheim tätig. Ja. Und habe da sehr viele Leute auch sterben sehen und so. Aber mein Favorit, ich sag mal so, mein Favoritensatz, den ich erzählen wollte, oder, ja, sorry, ich bin ein bisschen nervös. Das macht nichts, Tanja. Das kriegen wir beide kriegen das schon hin. Ja, glaube ich auch. Naja, auf jeden Fall. Du hast im Altenheim was Übernatürliches erlebt? Ja, total. Also das war ganz schlimm. Erzähl. Boah, ja, wie gesagt, ich muss heute noch schlucken. Ich war auf dem Wohnbereich 9 und 10. Also kannst du ja vorstellen, von 1 bis 10. Ja. Also wir hatten ganz viele Stationen. Ja. Und ich war ganz oben. Und da war jemand, der mochte mich unwahrscheinlich gerne immer leiden auch. Mhm. Ein älterer Mann, ja. Ich sag jetzt Opa, weißt du, ich rede einfach Deutsch. Okay. Ein süßer Opa, sag ich mal. Und ich weiß auch nicht, Mensch. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen aufgeregt, aber das geht gleich bestimmt wieder. Rede einfach mal drauf zu und wenn wir es nicht verstehen, unterbreche ich sie schon. Genau, das machst du bitte. Ja, so, der süße Opa. Ja, der süße Opa. Der ist auf dem Heiligabend dann gestorben. Wo ist er? Auf dem Heimweg? Auf Heiligabend. Heiligabend dann gestorben. Ja. Und, aber der ist im Krankenhaus verstorben. Ja, also jetzt nicht in sein Zimmer. Okay. Was ist dann passiert? Okay. Ja, und dann war ich unten im Café. Nächsten Tag hatten wir eine Weihnachtsfeier. Mhm. Und wir hatten oben auf diese Station nur schwer, also ich war sowieso Schwerpflegestationsschwester, nur Schwerpflegefälle. Also die konnten nicht irgendwie, wie soll ich sagen, klingeln, sonst was, essen. Mhm. Konnten gar nicht. Mhm. Und ich war unten im Café und habe mit den alten Leuten gefeiert. Und auf einmal klingelte es oben, Domian, ist gar nichts. Wo klingelte es? Genau, auf dem Salzzimmer. Aber du warst unten im Café? Ich war wirklich unten im Café. Ich denk, ach. Achso, es kam ein Klingelton zu dir von dem Zimmer. Nein, pass auf, im Café haben wir ja auch so Lichter. Ah ja, okay. Dass wenn was ist, dass eine Schwester nach oben kann. Okay, verstehe. Und da leuchtete das Lämpchen auf oder es klingelte in dieser Raum, wo der Mann gelegen hatte. Ja, Domian, und das ist jetzt kein Witz, was ich dir sag. Ich nach oben gelaufen, ich wusste aber jetzt nicht, welches Zimmer, ne? Ja. Ich so. Sollte denn dieses Zimmer eigentlich, da er ja verstorben war, leer sein? Hallo? Ich glaube, die Tanja war so aufgeregt, dass sie jetzt aus Versehen irgendwie den Hörer aufgelegt hat. Jetzt brennen wir natürlich alle darauf, was denn nun da oben los war. Der arme, alte, süße Opa war verstorben. Es klingelt aus diesem Zimmer heraus. Was war da geschehen? Wahrscheinlich werden wir das gar nicht mehr aufdecken können. Mann, oh Mann, fängt ja gut an. Sabine, 49. Hallo Sabine. Ja, hallo Domian. So, du bist jetzt nicht so aufgeregt, das ist schon mal ganz gut. Ich höre es schon an der Stimme. Sabine, fremde Mächte heißt das Thema. Ja. Was hast du erlebt? Fremde Mächte. Ja, mir ist vor circa einem Jahr, im Sommer, im Juni 2014, eine sehr, wie soll ich sagen, lichterfüllte, positive, schöne Macht. Eigentlich. Ich habe es nicht verstanden. Da war gerade eine Störung. Ja? Eine schöne Macht, und dann habe ich nicht weiter verstanden. Was ist mit dieser Macht? Ja, eine wunderschöne Macht ist mir erschienen. Ist dir erschienen? Okay, ja. Das ging gerade unter. Die Mutter Maria ist mir erschienen, die Mutter Gottes. Im Traum? Ja. Ja. Was hat die Mutter Gottes im Traum gesagt oder gemacht? Ja, ich kann dir kurz den Traum schildern. Ich befand mich auf einem Bett, und ein bettähnliches Gebilde eigentlich war es. Und ich bemerkte nur, dass so eine dunkle Suppe eigentlich mehr oder weniger aus meinen Chakren herausfloss. Aus deinen Chakren? Ich befand mich in der Reinigung. Was ist Chakren? Was sind Chakren? Ja, bitte. Ach so, entschuldige. Für mich ist das ganz selbstverständlich. Chakren sind kleine Energiepole, Energierädchen, die sich außerhalb des Körpers befinden, die man so mit dem bloßen Auge nicht sehen kann, nicht erkennen kann. Und die hat jeder? Aber dennoch, ja, die hat jeder. Jeder Mensch, jede Seele. Woher weißt du das? Ja, ich bin ein sehr spiritueller Mensch und habe mich sehr eingehend mit dieser Materie auch beschäftigt. Und das war jetzt quasi noch, was mir da wieder vor, so die Krönung dessen. Okay, naja, also du hast gesehen, dass die Chakren irgendwie, da läuft was raus aus den Chakren? Ja, also das ist ein Reinigungsakt. Ja. Wir reden immer noch von einem Traum jetzt, ne? Ja, wir reden immer noch von einem Traum. Mhm. Und dann hörte ich das Klarren einer Tür. Und dann habe ich gesehen, dass eine Gestalt da reinkam. Da habe ich erst gedacht, oh, das ist eine Ordensfrau, die da auf dich zukommt. Mhm. Und dann bin ich ganz schnell aufgestanden. Und je näher ich dieser Gestalterscheinung kam, desto deutlicher wurde mir, nein, das ist keine Ordensschwester, es ist die Mutter Maria, die Mutter Gottes. Sie kam humpelt auf mich zu. Ich muss dazu sagen, ich habe selbst auch eine Gehbehinderung. Ja. Durch eine schwere Krebserkrankung, die ich erlitten habe vor 8 Jahren. Und das ist aber soweit wieder alles in Ordnung. Aber seither, ich benötige auch zum Laufen eine Gehhilfe, einen Rollator. Und wenn ich ohne dieses Ding laufe, dann humpel ich halt. Und genau so kam sie auf mich zu. Mhm. Und dann stand sie mir ganz, ganz nah gegenüber. Und dann habe ich ihm gemerkt, ja, das gesehen. Ja, es ist die Mutter Maria schlechthin. Und dann habe ich sie angesprochen. Oh, Mutter Maria, bist du es wirklich? Aber natürlich total aus dem Häuschen. Und sie sprach mit mir, ich konnte es aber nicht verstehen, aber sie war unglaublich lebendig. Also sie hat, Moment, ich muss dazwischen fragen, sie hat dir geantwortet. Auf Deutsch. Ja, aber ich konnte es nicht hören. Ich habe nur gesehen, dass sie ihre Lippen bewegte. Ach so, ich dachte, du hättest irgendwelche Wortfetzen aufgehört. Nein, nein, aber einfach nur... so nach dem Motto, so wenn man kriegt Besuch von einer lieben Freundin, also so so wirkte das auch in keinster Weise beängstigend, ne? Was hatte sie an? Ja, als Lichtgestalt einen goldenen Mantel. Ein goldener Mantel. Natürlich, was sonst? Was sonst? Die Mutter Maria. Und ihr Antlitz war das eines jungen Mädchens, das uns von vielen Gemälden her so auch bekannt ist. Naja, und dann geschah etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Und dann kniete sie plötzlich vor mir nieder und küsste meine Hände. Oh, und du warst ganz beschämt. Ja, natürlich. Ich wusste nicht, was hat das jetzt zu bedeuten. Ne? Die Mutter Maria kniet, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, kniet vor dir nieder und küsst dir deine Hände. Was hat das zu bedeuten? Naja, dann stand sie wieder auf jeden Fall, und ich wollte, war so aus dem Häuschen, also ich wollte mit ihr gehen, dann wäre ich natürlich verstorben, hätte meinen Körper verlassen. Wenn sie nur mir ein Zeichen gegeben hätte, ich hätte auch keinen Augenblick gezögert. Mhm. Also nicht, weil ich Selbstmordgedanken habe oder jetzt sterben will, sondern einfach, weil mich das so berührt hat. Ja. Ne? Und dann ging sie aber. Ja, und dann wollte ich sie noch festhalten. Ja. Eine Mutter Maria lässt sich natürlich nicht halten. Ja. Dann wollte ich sie noch umarmen, so wie man eine Freundin umarmt oder auch die Mutti in den Arm nimmt. Und dann habe ich aber ganz ehrfürchtig, ich habe dann meine Stirn versucht auf ihre Schulter zu legen, aber sie hat ja keinen Körper. Ne? Mhm. Also es ist ja nur ein Lichtwesen. Und dann bin ich durch diesen Ruck, das war dann mehr oder weniger so ein Ruck, wieder erwacht und befand mich dann in meinem Bett liegend und war total aus dem Häuschen natürlich. Und so weit die Geschichte. Und hast geweint? Ja, natürlich. Vor Rührung. Ich habe dann laut gerufen, oh ehrwürdige Mutter, bist du es wirklich, bist du es wirklich? Und hat dann eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich erstmal wieder im Hier und Jetzt angekommen Aber war. Es gab keine Antwort. Keine Antwort, warum sie mir die Hände geküsst hat, meinst du? Nee, okay, die Frage, warst du es wirklich oder so, nachdem du wach geworden warst, hast du nichts gehört. Sie war es, daran besteht kein Zweifel. So, jetzt kann man ja sagen, liebe Sabine, du hast eine fantastische Fantasie und dein Gehirn funktioniert hervorragend. Du hast einen ganz tollen Traum gehabt, das war es aber auch. Könnte man ja sagen. Könnte man sagen, ja. Was erwiderst, würdest du so einem Skeptiker erwidern, der das sagt, das hat mit Mutter Gottes nichts zu tun, du hast einfach einen tollen Traum gehabt? Ja, wie kann dieser Skeptiker das behaupten? Ne? Also man kann weder das eine und das andere behaupten und sagen, das ist die Wahrheit. Mhm. Ja, entscheidend ist ja letztendlich, was für dich die Wahrheit ist. Richtig. Und für dich ist die Wahrheit, dass das nicht einfach nur ein profaner Nachttraum war, sondern wirklich eine Erscheinung. Ja, natürlich. Sabine, wenn man sowas erlebt hat und das so auch einordnet, wie du es tust, was hat daraus gefolgt aus diesem Traum? Hat sich dein Leben verändert? Ja. Inwiefern? Insofern, dass ich mich natürlich immer noch mit der Frage beschäftigt, warum hat sie dir die Hände geküsst? Und ja, ich sage es so ganz zaghaft zu sagen, dass es tatsächlich etwas mit meinen Händen zu tun hat. Warum? Also dass von meinen Händen etwas, bitte entschuldige, aber etwas Wundervolles ausgehen wird. Also das ist noch nicht reif, aber das wird. Und wenn es an der Zeit ist, werde ich das dann auch. Hast du schon eine Ahnung, was von deinen Händen ausgehen wird? Ja, es hat was mit Heilung zu tun, auf jeden Fall. Ah, das heißt, du hast ein Talent zum Heilen? Eine Gabe, ja. Aber die ist noch nicht ausgereift? Die ist noch nicht ganz reif, aber sie steht kurz davor. Wie hast du das gemerkt, dass da irgendwas in dir schlummert? Ich habe es dann auch, da muss ich sagen, ich gehe da also ganz, ganz locker. Also ich bin da jetzt kein verkrampfter und erst recht kein fanatisch religiöser Mensch, in keinster Weise. Ich bin nur sehr spirituell und denke, ich stehe auch mit beiden Beinen im Leben. Aber ich habe es dann einfach ausprobiert mit meiner Mutter, die in einem Pflegeheim sich befindet, und die hatte Flecken am Körper ungeklärten Ursprungs, und dann die Schwestern sagten, sie muss zu einem Arzt, das geht nicht, und meine Mutter echauffierte sich und sagte, nein, das will ich nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, mal ganz ruhig, und ich lege dir jetzt die Hand auf und dann wollen wir mal gucken, dann wird das schon besser. Mhm. Also einfach. Und wurde es besser? Meine Mutter hat Demenz, und dann um sie zu beruhigen auch. Ja. Und sie beruhigte sich wirklich. Ja. Aber die Flecken gingen nicht weg. Doch, pass auf. Ich habe dann meine Hand aufgelegt, also mehrere Male. Ne? Ich bin jeden Tag da und besuche sie und bringe sie jeden Abend ins Bett. Und wir haben das dann beobachtet. Und dann habe ich ihr gesagt, guck du auch selbst mal, was mit diesen Flecken geschieht. Er befand sich direkt auf ihrem Schrittmacher, den man so auch sehen kann, eine heikle Stelle. Und dann dachte sie, ja, das wird schon wieder weggehen. Das ist morgen wieder weg, das sagt sie immer. Ne? Mhm. Und dann habe ich jeden Abend, also jeden Tag mir immer wieder angesehen und habe das den Schwestern auch gezeigt. Guck mal, es verblasste. Mhm. Und dieser Flecken ist weg. Also das war nicht nur irgendwie ein Pickel oder ein Muttermal oder. Dann war der Traum vielleicht auch ein Auftrag an dich. Ja. Wie auch immer man es deuten kann. Liebe Sabine, du hast es für dich so empfunden, für dich ist es etwas Wichtiges. Das gilt es zu respektieren. Und das war ein gutes Erlebnis. Darauf kommt es an. Danke dir sehr, dass du uns das erzählt hast. War durch und durch positiv, ja. Genau. Für dich war es durch und durch positiv. Danke, dass du es uns erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin, Sabine. Dankeschön. Ich bedanke mich recht herzlich. Sehr gerne. Tschüss, Sabine. Ciao. Danke. Ciao. So, meine Lieben, in einer knappen Minute kommt das WDR-Fernsehen dazu und wir machen bis dahin ein klein bisschen Musik. Der Vorspann geht dem Ende zu im Fernsehen. Das heißt, jetzt sind wir gleich alle wieder zusammen hier im Radio und im Fernsehen. Ich grüße sehr herzlich die Fernsehzuschauer jetzt auch. Wir sind etwas verspätet, aber das hatte ich euch gestern ja schon angekündigt. Und wir haben heute ein spannendes Thema. Ich hoffe, dass wir spannende Geschichten gleich hören werden. Das Thema heißt fremde Mächte. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die gewollt oder auch ungewollt Kontakt haben zu Toten, zum Totenreich, zu Dämonen, zu Engeln, zu Geistern, vielleicht auch zu Göttern oder zu Gott oder zu Außerirdischen. Und ich möchte gerne mit jemandem sprechen, der sagt, du lieber Himmel, so ein Schwachsinn, alles Quatsch, alles Unsinn, es gibt nichts zwischen Himmel und Erde, was irgendwie geheimnisvoll ist, alles ist greifbar, alles ist erklärbar, alles ist Naturwissenschaft und alles ist Logik. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, fremde Mächte, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und hier ist die Elke. Und Elke ist 48 Jahre alt. Guten Morgen, Elke. Hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Elke. Jetzt sind wir sehr gespannt, was du uns erzählen wirst zum Thema dunkle Mächte, fremde Mächte. Ja, also ich bin ein sogenanntes Malmedium. Ich kann Verstorbene wahrnehmen und zeichnen. Wahrnehmen und zeichnen? Ja, ich male die Gesichter von verstorbenen Personen. Wo und wie siehst du diese Gesichter? Ich nehme es erstmal über ein Gefühl wahr. Ich habe ganz häufig ein starkes Gefühl, ich muss mich jetzt hinsetzen und zeichnen. Mhm. Und fange dann an zu malen. Und ich konnte vorher nicht zeichnen und male heute innerhalb von 10 Minuten ein Gesicht in Farbe. In Farbe? In Farbe. Mit Buntstiften und das Gesicht wird erkannt. Also es sind wirklich Verstorbene. Ich bekomme oft Informationen von der geistigen Welt über diese Person, die ich gerade gezeichnet habe. Und die sind überwiegend auch stimmig. Kommt das einfach über dich? Also es ist so, es kommen zwischenzeitlich mal Personen zu mir, die wissen, dass ich das mache. Mhm. Und für die zeichne ich und da bitte ich auch die geistige Welt, dass da jemand kommt. Teilweise erlaube ich es auch, dass die geistige Welt meinen Arm selber benutzt und zeichnet. Nur stellt sich die Frage des Skeptikers gleich, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich will mit meiner verstorbenen Oma reden, warum musst du dann die Oma noch zeichnen? Weil das ein super Beweis ist für den Angehörigen. Ach so, dass du wirklich in Kontakt bist, weil du die Oma ja eigentlich nicht kennst und nicht wissen kannst, wie die aussieht. Genau, wenn eine Person zu mir kommt und ich kenne diese Person nicht, ich weiß nichts und ich male auf einmal die Oma von dieser Person, Das dann ist natürlich ein toller Beweis. Ne? Allerdings, seit wann weißt du das oder spürst du das, dass du Kontakt zu Toten hast oder haben kannst? Also sagen wir mal so, dass der Kontakt zu Toten bewusst ist mir natürlich erst im Erwachsenenalter gekommen. Ich bin allerdings von klein auf damit verbunden. In mir gab es nie ein Gefühl, dass ich alleine war, sondern in mir war schon immer das Gefühl, ich bin umgeben von ganz vielen. Und das hat mir immer ein sehr angenehmes Gefühl bereitet. Also das hat dir keine Angst gemacht? Nein, ich habe nie Angst gehabt. Das heißt, in deiner Welt, so wie du sie wahrnimmst, sind die Toten unter uns? Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Wir können sie nur nicht, also wir Normalmenschen können sie nur nicht sehen. Ja, wir haben uns halt verschlossen dafür. Ne? Haben die nichts Besseres zu tun, als auf der Erde rumzugeistern? Also die geistern ja in dem Falle nicht so rum. Sondern das Jenseits, so wird es ja gerne benannt, ist ja um uns herum. Mhm. Ja, und es ist auch für unsere Angehörigen, die schon in die geistige Welt gegangen sind, unheimlich wichtig, wenn sie sehen, dass Angehörige hier sind, die sehr stark trauern, ihnen zu übermitteln, dass es sie noch gibt. Mhm. Ich sage immer sehr gerne, sie sind nur umgezogen. Ja, ja. Wenn du Leute empfängst, nimmst du Geld dafür? Nein. Nein. Nein. Was sagen denn die Toten in der Regel über dich, dann ihren Angehörigen? Mir geht's gut oder irgendwie auch noch? Mehr. Ja, zum einen fange ich erst einmal an zu zeichnen und dann kommen die Botschaften. Immer das, was gerade wichtig ist für die Person, die bei mir ist. Das passt meistens zu dieser jetzigen Lebenssituation. Was war denn bisher so die verrückteste Botschaft, die du aus dem Jenseits weitergegeben hast an einen Menschen? Die beeindruckendste, die außergewöhnlichste Botschaft? Da hatte ich mal eine Frau hier, die 2 Jahre lang sehr stark getrauert hat. Da hat der Mann immer wieder einen wichtigen Satz für die Frau wiederholt, den er ihr auch immer zu Lebzeiten gesagt hat. Und das war dann für sie so dieses Erlebnis, mein Gott, er ist es tatsächlich. Was war das für ein Satz? Das kann ich nicht sagen, das darf ich leider nicht. Ach so, das ist dann ja. Schweigepflicht wie beim Arzt. Oder genau, so. Ich hab auch viele Bilder, die darf ich nicht öffentlich zeigen, weil das die Angehörigen nicht möchten. Und dann nehme ich auch Rücksicht drauf. Sicher sind um dich herum auch schon nahe Verwandte gestorben, na klar. Ja, ja. Vielleicht deine Oma, dein Opa, deine Eltern, ich weiß es nicht. Mhm. Deine Eltern, sind die tot schon? Meine Eltern sind auch, ja, sind schon tot, ja. Kommunizierst du oft mit deinen Eltern? Nee. Warum nicht? Also meine Mutter ist zum Beispiel 2013 verstorben, mein Vater ist schon länger tot. Mhm. Da war es am Anfang für mich ganz wichtig, dass ich einen Beweis bekomme, dass sie auf der anderen Seite gut angekommen ist, weil auch ich habe natürlich sehr stark getrauert, ja. Ja. Und ich habe den relativ schnell bekommen. Deine Mutter wusste ja von deiner Begabung. Ja, richtig. Hat sie dir irgendwie gesagt, pass auf, wenn ich drüben ankomme, dann gebe ich dir die und die Botschaft? Also ich habe mit meiner Mutter da ganz offen drüber geredet und sie hat mir gesagt, wenn sie die Möglichkeit hat, wird sie mir helfen und sie wird sich auch zeigen. Und sie hat sich am selben Tag für mich noch gezeigt, wie sie gestorben ist, abends dann. Wie hat sie sich gezeigt? Das ist natürlich im Geistigen, ja. Ich habe sie gesehen in Begleitung einer männlichen Person, die ich nicht kannte. Mhm. Und diese männliche Person hat sich als ein Helfer auf der anderen Seite dargestellt. Und der hat meiner Mutter was erklärt über meine Wahrnehmung. Nun könnte man ja sagen, das ist, wenn man jemanden verliert, steht man eh unter Schock und hat auch Visionen. Mhm. Dass das alles nur in deinem Kopf stattgefunden hat, dass das mit Jenseits und geistiger Welt überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Klar könnte man das natürlich sagen. Dadurch, dass ich aber immer wieder auch in meiner Medialität die Beweise bekomme, weiß ich einfach, dass es so ist. Warum hast du nicht öfter nochmal Kontakt mit deiner Mutter aufgenommen? Meine Mutter hat jetzt eine, ja, die hat etwas anderes begonnen und ich existiere jetzt hier erstmal ohne meine Mutter weiter. So ist das. Du verlierst deine Eltern, ihr könnt da auch keine Kontakte herstellen. Meine Mutter ist in dem Falle ja nicht mehr für mich menschlich, ja. Die kann nicht mehr hier an meiner Seite stehen, so wie sie es als meine Mutter war. Mhm. Ja, dennoch, aber ja, die anderen Leute suchen ja auch immer wieder den Kontakt zu ihren Verwandten oder Freunden. Warum machst du es nicht? Also, wie gesagt, ich kann meine Mutter zwischendurch mal sehen, wenn ich, dann zeigt sie sich kurz, aber es finden da jetzt nicht diese Unterhaltungen statt, wie wir uns das hier als Menschen vorstellen. Und für die Menschen, die den Kontakt einfach haben möchten, um zu wissen, ob es den Angehörigen noch gibt, die haben überwiegend einmal so einen Kontakt. Ja, die lassen sich, dann darf ich diese Person mal malen, auch eine Botschaft geben und dann ist das auch vollkommen ausreichend. Wenn du kommunizierst mit einem Toten, wie kann man sich das vorstellen, wie werden dir diese Informationen übermittelt? Ich bin hellsichtig, das hast du bestimmt schon mal gehört. Ich bekomme Bilder in der Reihenfolge, ja. Und ich bekomme ganz viel über ein starkes Gefühl und manchmal höre ich auch vereinzelt Wörter im Kopf. Du hörst Wörter im Kopf oder hast irgendwelche Bilder vor Augen? Also genau, ist eine mühsame Kommunikation. Ja, es erfordert ein bisschen Übung, aber geht. Ne? Da ist man ja drin und das lernt man auch mit der Zeit. Ne? Könntest du die Toten oder irgendeinen Toten fragen, wann du stirbst? Nein, das ist auch überhaupt, also das ist nicht gewollt, das würde ich niemals beantwortet bekommen und ich möchte dir auch ehrlich sagen, will ich auch gar nicht wissen. Mhm. Warum geben sich Tote überhaupt noch mit uns ab? Sprich, wieso erscheinen die dir? Also bei mir dient es hauptsächlich dem Zwecke, den Menschen hier zu helfen, ja, damit der Mensch hier einigermaßen mit seiner Trauer auch zurechtkommt und wieder ein bisschen Frieden in sein Leben bekommt. Das ist für mich das Allerwichtigste. Also das bekomme ich auch übermittelt. Also du hast die großen Fragen, die uns so bewegen, hast du mit Toten noch nicht erörtert. Zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens? Nee. Ecke, wirklich, jetzt im Ernst, wenn ich sowas könnte, was du kannst, würde ich die aber sofort mal fragen, hier Jungs, erzählt mal, wir zerbrechen uns seit Tausenden von Jahren den Kopf, warum, was ist der Sinn des Lebens? Nur mal Butter bei den Fische, erzählt's mal. Ja, seltsamerweise habe ich das nie gefragt. Nein, weil für mich ist so, ich habe ja jetzt nicht hier 24 Stunden Kontakt mit Verstorbenen, dass ich mich da nur mit unterhalte, sondern für mich ist diese mediale Arbeit oder Aufgabe, es ist ja keine Arbeit, sondern diese Aufgabe, dir deine Tränen zu nehmen, deine Trauer zu nehmen. Ich meine, du bist eine Trauerbewältigungshilfe. Genau so. Und wenn ich dir deinen Angehörigen male, dann hast du einen wunderbaren Beweis, weil ich kann den nicht kennen. Und dann bekommst du von dem noch etwas gesagt, was zu deinem Leben jetzt einfach gehört. Ich verstehe das Prinzip. Aber dennoch, das nächste Mal frag doch mal. Du hättest mit so einem komischen Typ aus dem Radio und Fernsehen telefoniert und der wollte das unbedingt wissen. Und wenn du dann eine tolle Antwort kriegst, dann telefonieren wir beide nochmal. Ja, das mache ich. Liebe Elke, danke, dass du uns von deiner Gabe erzählt hast. Ja, sehr gerne, Domian. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Danke. Tschüss. Schön. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema fremde Mächte. Wer von euch ist in Kontakt mit fremden Mächten? Mit Außerirdischen, mit Dämonen vielleicht oder mit Engeln oder vielleicht mit Göttern sogar. Vielleicht gibt es ja mehrere Götter. Wir reden immer nur von einem Gott, weil wir alle so erzogen sind. Aber kein Mensch weiß, ob das stimmt. Vielleicht gibt es ja 1000 Götter. Man weiß es nicht. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, wenn ihr solche Erfahrungen gemacht habt, 0800 220 50 50 und hier ist die Iris, und Iris ist 44. Guten Morgen, Iris. Hallo, Domian. Hallo, guten Morgen. Hallo, Iris. 24, ja, das ist ja schön. 44, ne? 44, ja. Genau. 44, ja. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich auch. Und ich hatte oder habe Folgendes zu berichten. Mein Vater, der ist wirklich, also in dieser Nacht vor einem Jahr verstorben. Und genau in der Minute, als er gestorben ist, hat seine Kollegin bei mir angerufen und gefragt, was ich zu dem Thema zu berichten habe. Also das ist auch schon mal... Okay, aber da hattest du dich ja vorher bei uns schon gemeldet, ne? Genau, ja, heute Vormittag schon. So, und ich fahre morgen wieder zu einem Medium nach Münster. Da war ich auch schon im Februar gewesen. Mhm. Und wollte Kontakt mit meinem Vater aufnehmen. Können wir gleich Kontakt zu Elke knüpfen, von gerade? Ja, das, also ich glaube der Elke wirklich alles, was sie erzählt hat. Und ich glaube auch am Leben nach dem Tod. Und ich habe die Beweise. Kleine Bitte. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja. Ja, bitte schalt die aus und nimm den Hörer. Okay, habe ich ausgeschaltet. Ja, Entschuldigung. Ist viel besser. Ist besser, ja. Ja, und... das erste Mal, als ich mit dem Medium in Kontakt getreten bin, war dieses Jahr im Februar gewesen. Mein Vater ist letztes Jahr an Lungenkrebs verstorben. Und jetzt wollte ich natürlich wissen, ob es ihm gut geht, ob er gut angekommen ist und ob es überhaupt ein Leben nach dem Tod gibt, weil mein Vater eigentlich nie daran geglaubt hat. Mhm. Ja, dann bin ich nach Münster gefahren zu der Dame und die hat sich dann etwas in den Trance reingesetzt und hat dann nach ein paar Sekunden meinen Vater begrüßt und gesagt, ich sehe hier einen älteren Mann, der trägt eine Käppi und begrüßt mich mit dem Käppi und erfreut sich, dass du, die Tochter, hier bist. Aber das Medium hätte dir wahrscheinlich auch nicht gesagt, nein, es gibt kein Leben nach dem Tod, dann hätte das Medium keinen Job mehr. Ja, natürlich, aber... ich meine, woher sollte die denn wissen, wen ich rufen möchte? Ich habe ja überhaupt gar nicht gesagt, dass mein Vater verstorben ist oder jemand anders. Also sie hat sofort gesagt, dein Vater ist hier im Raum und er begrüßt dich und hat mir wirklich Sachen erzählt, die kein Mensch wissen konnte. Also, du kanntest dieses Medium vorher nicht? Nein. Und das Medium, wusste das Medium, hast du dich angemeldet bei dem Medium? Ja, aber ich habe vorher natürlich auch selber im Internet recherchiert. Ich habe den Namen von meinem Vater eingegeben und mein Vater, der ist 78 Jahre alt, also der hatte gar nichts mit dem Internet zu tun. Sie konnte überhaupt nicht wissen, wer gestorben ist. Ich selber habe das auch gar nicht Aber du hast deinen vollen Namen gesagt. Nein. Nein. Nur mein Vornamen. Nein, ich meine bei der Anmeldung, auch nicht im Vornamen. Nein, okay. Gar nicht. Okay. Nein, nur mein Vornamen. Und die Dame, die hat auch in England das Ganze erlernt, am Arthur Findlay College. Und die Engländer, die glauben ja sowieso ganz stark daran. Also wir hier Noch komischer, dass man das erlernen kann. Ja, das kann man erlernen. Aha. Also was hat der Vater denn dann noch zu dir gesagt über dieses Medium? Ja, also das Medium hatte mir dann berichtet, was ich, und das konnte keiner wissen, was ich meinem Vater dann im Sarg noch reingelegt habe. Das hat sie mir gesagt, dass sich mein Vater darüber gefreut hat, dass ich ihm einen Engel im Sarg reingelegt habe, dass ich ihn dann nochmal auf die Stirn geküsst habe. Moment mal, stopp, das halten wir mal fest. Das ist eine interessante Äußerung, die du gerade gemacht hast. Das Medium hat in der Tat gesagt oder wusste, dass du einen Engel in den Sarg gelegt hast. Ja. Das lässt sich schwer recherchieren. Vorher. Ganz schwer, gar nicht. Weil das wusste keiner. Spätestens in dem Moment warst du doch wahrscheinlich völlig von den Socken, oder? Ja, ich habe geweint, natürlich. Mhm. Und wenn das Medium einen erzählt, dein Vater, der ist auch hier im Raum, sie sieht ihn und sie hat mir wirklich Sachen erzählt, die keiner wissen konnte. Mein Vater wurde verbrannt und sie hat mir auch erzählt, wie er von dieser Welt gegangen ist, dass seine Mutter ihn abgeholt hat und mit dem Engel im Sarg, dass ich diesen Engel im Sarg noch reingelegt habe, ihn dann noch auf die Stirn geküsst habe und zu Lebzeiten habe ich meinem Vater immer so Spaß auf die Stirn geküsst und der hat das nie gemocht. Der hat immer gesagt, oh, Iris, lass das. Und das hat sie mir auch nochmal gesagt. Dein Vater, der mochte das nicht, dass du ihn immer auf die Stirn geküsst hast, aber du hast ihn dann immer geärgert und das trotzdem gemacht. Das finde ich jetzt schon sehr beeindruckend, wenn sie das so gesagt hat und ihr definitiv vorher keinen Kontakt miteinander hattet. Gar nicht. Wirklich nicht. Ich kann ja selber abweisen, gibt es sowas oder nicht. Du hast gerade so beiläufig gesagt, mein Vater ist verbrannt worden. Ja. Ist das den Toten egal, ob sie verbrannt werden oder in die Erde kommen? Weißt du das? Nein, mein Vater, der hat diesen Wunsch wirklich bis zum allerletzten geäußert. Er kommt aus Norddeutschland und wollte auch eine Seebestattung okay, haben. Okay, das war zu Lebzeiten. Ist es denn war es denn hinterher dann auch okay für ihn? Das war okay für ihn. Ah, ja, okay. Wir hatten ja auch darüber gesprochen und er hat immer gesagt, bitte, ich möchte eine Seebestattung haben und ich möchte zurück in meine Heimat und sorg dafür. So, das wollte er auf jeden Fall. Jetzt hattest du ein gutes Erlebnis mit diesem Medium. Und gerade hast du gesagt, dass du morgen, also das heißt heute, wieder zu diesem Medium hinfährst. Mhm. Ja, und sie weiß nicht, dass jetzt der Todestag von meinem Vater ist, dass er ein Jahr tot ist und ich bin gespannt, was du mir morgen erzählst. Warum fährst du, also du warst bisher einmal da. Ja. Ja, warum fährst du jetzt ein zweites Mal hin? Ja, um mit der Trauer wirklich fertig zu werden. Also das gibt mir unheimlich viel, wenn ich dorthin fahre, wenn ich weiß, dass mein Vater gut geht. Mein Vater saß zum Schluss im Rollstuhl. Die Dame wusste nicht, woran mein Vater gestorben ist. Ist an Lungenkrebs verstorben. Und sie hat dann auf einmal während dieser Sitzung sich an ihre Lunge gepackt und hat gesagt, ich habe auf einmal so ein beklemmendes Gefühl auf meiner Lunge. Ist dein Vater irgendwie, hatte er ein Lungenleiden gehabt? Ja, hatte er. Und dann hat sie mir auch noch berichtet, dass mein Vater den Rollstuhl, wo er dann ganz zum Schluss drin saß, meinte sie, dein Vater erzählt mir gerade, er hat den Rollstuhl gehasst über alles. Mhm. Er hat ihn gehasst. Ich selber, und das war auch noch wirklich ein Beweis für mich selber, habe einen Rosenkranz im Auto hängen, am Spiegel. Mhm. Und sie hat mein Auto nicht gesehen. Also ich habe ganz irgendwo anders geparkt. Und da meinte das Medium zu mir, dein Vater berichtet mir, dass du einen Rosenkranz im Auto hängen hast. Bitte nehme diesen Kranz nie ab. Der beschützt dich. Ob die nicht doch um die Ecke gespingst hat? Wie lief das denn ab? Hat die mit zuen Augen gesprochen? Hat die irgendwo hingestarrt? Wie lief das ab? Nein, sie hat auch alles auf CD aufgenommen. Also ich habe hier zu Hause eine CD und sie hat sich in Trance reingesetzt, wirklich für ein paar Sekunden. Die saß vor dir? Ja, vor mir. Ihr beiden wart alleine im Zimmer? Wir waren alleine im Zimmer und sie hat sich in Trance reingesetzt und war dann auch klar beim Verstand. Also sie hat mit mir ganz normal gesprochen. Hatte die Augen auf und hat dich auch angeschaut? Die Augen auf, genau, ja. Hat mich auch angeschaut. Was hat die für diese Sitzung, Seance, wie immer man das nennen mag, genommen? Was kostete das? Ja, kostet natürlich Geld, ne? 150 Euro. Boah, das ist natürlich fett. Mhm. Da muss man schon was dann bieten, ne? Da muss man was bieten für, ja, ganz genau. Und sie hat mir auch erzählt, was mein Vater beruflich gemacht hat. Das konnte sie ja auch nicht wissen. Und zum Schluss, also da habe ich dann selber noch drüber lachen müssen, meine Mutter, sie hatte im Schlafzimmer eine Schublade wirklich voller Socken von meinem Vater. Mhm. Meine Mutter hat immer Socken von meinem Vater gekauft. Mhm. Und dann zum Schluss hat das Medium gesagt, und dein Vater berichtet mir, dass deine Mutter im Schlafzimmer in der Schublade alles voller Socken hat von deinem Vater. Ja, ich meine, das ist, waren jetzt viele, viele Indizien, die einen schon ein bisschen baff werden lassen. Ja. Okay, Iris, dann wünsche ich dir eine gute Fahrt nach Münster, einen guten Aufenthalt dort. Und man kann das jetzt sehen, wie man will. Genau, der eine glaubt daran, der andere nicht. Ich glaube daran. Und weißt du, was für mich gerade entscheidend war? Egal, ob man das nun glaubt oder nicht. Für mich war entscheidend, dass du gesagt hast, mir hilft das bei der Trauer. Ja. So. Ja. Und damit ist die Sache erledigt. Ja, dann, ganz genau. Dann ist es für dich gut. Ende der Debatte. Genau. Ja. So sieht's aus. Danke Iris, für dein Vertrauen, dass du es uns erzählt hast und alles Gute. Gerne, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, und jetzt geht es weiter mit der Carmen. 55. Guten Morgen, Carmen. Ja, hallo. Grüß dich. Carmen, du hast auch irgendwie Kontakt zu fremden Mächten? Ja, genau. Oder sie zu mir, wie man es nimmt. Also ich kann auch mit Verstorbenen reden. Die melden sich dann aber bei mir, wenn sie der Meinung sind, ihre Familien müssen noch irgendwas erfahren. Ah, wildfremde Verstorbene melden sich bei dir? einer von denen, die sich, sorry, ich bin ein bisschen erkältet, die sich bis jetzt gemeldet haben, war mir völlig fremd. Die anderen kannte ich. Wie melden die sich denn bei dir? Also die sind dann einfach in meinem Kopf, die sagen mir, sag bitte den oder den das und das. Du hast es einfach so als Intuition im Kopf. Ja, als wenn es mir jemand sagen würde, aber ich höre keine Stimme, sondern es ist dann in meinem Kopf. Du siehst auch nicht irgendeine Gestalt vor dir? Doch, ich sehe ihn dann. Ach so, du siehst? Ja, ich sehe ihn so, wie ich dich sehen würde, wenn du vor mir stehst. Ja. Und nimmst innerlich aber irgendwie wahr, was er dir sagen will. Genau, also wenn er es mir gesagt hätte, also ich habe sie gehört, ohne dass er mit Stimme spricht. Ja? Wie sehen denn diese Verstorbenen aus, so wie sie kurz vor dem Sterben aussahen? Genau, also mir haben sich jetzt die Toten immer so gezeigt, wie in dem Moment, als sie gestorben sind. Sehen die im Jenseits alle so aus? Nein. Wie sehen die denn da aus? Im Jenseits sind die Leute, wenn jemand zum Beispiel sehr krank ist, nicht laufen kann oder irgendwas, wenn er stirbt. Alle Gebrechen sind im Jenseits nicht mehr existent. Die sind alle weg. Werden Kinder im Jenseits erwachsen? Kinder haben die Wahl, zu wachsen oder nicht zu wachsen. Das heißt, es gibt im Jenseits auch Säuglinge, die sagen, nö, ich will gar nicht groß werden. Ja. Hast du mit einem Säugling schon mal Kontakt gehabt? Nein, aber wenn ich Fragen stelle, warum sterben Kinder, warum haben Frauen Fehlgeburten, dann wird mir gesagt, wir machen unseren Plan, wenn wir auf diese Welt gehen. Wir entscheiden uns dafür, wieder ins Leben zu gehen. Moment, habe ich nicht verstanden. Also wir entscheiden uns, bevor wir auf die Welt kommen, entscheiden wir, wann wir sterben wollen? Ja, wir entscheiden, also wir machen unseren kompletten Lebensplan. Und dann geht's ab in die Welt. Ich habe interessant, dass wir hauptsächlich im Moment über die Thematik Medien und direkt Totenwelt reden. Gerade ja schon mit der anderen Anruferin. Wenn ich da mal was sagen darf, Leute, die dafür so viel Geld nehmen, finde ich sehr bedenklich. Leute, die es irgendwo lernen in einem Kurs, finde ich auch sehr bedenklich. Du nimmst kein Geld? Ich nehme Geld, aber ich nehme 50 Euro und es dauert meistens 4, 5, 6 Stunden. Also egal, wie lange es dauert. Und du hast es nicht gelernt? Es fing bei mir an, als ich 6 Jahre alt war. Wie fing das an? Es fing an, dass ich auf einmal wusste, wer im Dorf stirbt. Als Vorahnung quasi? Ja, ich wusste es einfach ganz sicher. Da hast du deinen Eltern gesagt, die Tante so und so wird bald sterben. Ja, ich habe meiner Mutter gesagt, der Herr, unser Nachbar, stirbt nächste Woche. Und dann hat sie gleich gebrüllt, um Gottes Willen, versündige dich nicht und überhaupt. Dann ist er gestorben und dann wurde ich natürlich beschimpft und du böse Hexe, was hast du gemacht? Und ich habe dann immer gesagt, als Kind, ich habe es ja nicht gemacht. Ich habe ihn ja nicht tot gemacht. Ich wusste es nicht. Nee, das ist ja schon gruselig. Das heißt, du ahnst auch Tode vorher. Ja, ich habe jetzt gerade kürzlich im Bekanntenkreis, ich hatte Besuch von einer Freundin und habe gesagt, du, ich bin mir sicher, der und der ist letzte Woche gestorben. Da sagte, glaube ich nicht, warum sollte, wüsstest du doch. Ich sage, doch, ich weiß jetzt. Und wir gehen zusammen runter und ich mache meinen Briefkasten auf. Ich sage, bitteschön, da war die Todesnachricht drin. Hast du auch Tode vorhergesehen aus deinem engeren Familienkreis? Nee, das ist ja das Kuriose. Ich sehe nichts, was unmittelbar mit mir oder den Leuten zu tun hat, die mir emotional sehr nahe stehen. Ich kann für mich nicht Karten legen und auch nicht für Leute, die mir emotional sehr nahe sind. Das ist ja eigentlich ganz gut für dich. Ja, ist ganz gut, aber ich weiß trotzdem, dass ich mit 83 sterbe. Also ich habe gefragt. Wen hast du gefragt? Ich habe gefragt nach oben, wie es so ist und so weiter und wann ich sterbe und ich kriege immer die Zahl 83. Also, na, da hast du noch ein bisschen Zeit. Ja, habe ich noch ein bisschen Zeit. Aber 93 wäre noch schöner. Ach du, mit 83 ist völlig in Ordnung. Naja, sagst du jetzt. Aber du kommunizierst ja doch schon etwas differenzierter, als wir es vorhin gehört haben. Hast du mal die Frage da ins Toten? Ja, habe ich gestellt, den Sinn nach dem Leben habe ich gestellt. Ja, und? Und die Antwort, die ich immer bekomme und die mir so einleuchtet, ich kriege die Antwort, wenn ich sage, was ist der Sinn des Lebens? Die Liebe. Die Liebe und zwar in jeglicher Richtung, in jeglicher Hinsicht. Und das ist das, was wir Menschen uns abgewöhnt haben, diese bedingungslose, offene Liebe, die wir haben, wenn wir geboren werden. Schöne Botschaft. Frag doch mal da oben, welche Religion recht hat. Also dann kriege ich die Antwort, von uns wird Religion nicht gemacht, die habt ihr erschaffen. Ah, auch eine sehr pfiffige und kluge Antwort. Ja, aber diese Antwort bekomme ich. Und wenn ich da lange drüber nachdenke, kann ich mich damit abfinden. Gibt es Wiedergeburten? Ja. Ach, das schon. Ja, wir inkarnieren alle und zwar zigmal. Warum? Warum? Weil, wie gesagt, wir kriegen ja diese Lektion, um oft in die Welt zu gehen, um Liebe zu verbreiten, um Liebe zu leben, um den Mensch wieder dahin zurückzuführen, wo er eigentlich mal war. So wie Gott ihn mal gedacht hat. Ah, also Gott kommt jetzt auch ins Spiel, Gott gibt es. Gott gibt es. Gibt es nur einen Gott? Ja, also für mich ja, und ich habe auch noch nie einen anderen gehabt, der sich gemeldet hat. Mhm. Also das ist immer nur der eine, und man kann auch mit ihnen... Frag mal die Toten, wer hat Gott erschaffen? Ich kann jetzt sofort fragen, wenn wir telefonieren, ja? Das kannst du sofort jetzt? Ja, wenn ich ihn jetzt frage... Ja, mit wem redest du jetzt? Ich frage jetzt im Kopf, Gott, wer hat dich erschaffen? Bitte, frag. Und da lächelt er und zeigt mir eine Sonne. Und die Sonne ist immer ein Zeichen für die Liebe. Also er wurde durch Liebe erschaffen. Das ist die Antwort, die ich bekomme. Kommen wir jetzt auch nicht so weiter. Ja, aber ich kann ja nur sagen, was ich so krieg. Mhm. Ne? So schnell kannst du auch den Kontakt sogar zu Gott herstellen, wie jetzt gerade? Du bist ja eine Dolle. Ist ja irre. Ich kann natürlich, wenn ich mit ihm in Kontakt stehe, kann ich ihn jederzeit fragen. Es ist natürlich Wir machen was anders. Jetzt wird's ernst. Ja, hast du dich in der letzten Woche, letzten 14 Tage, eine Begegnung mit einem Mann, wo du ein bisschen schlechtes Bauchgefühl hattest, also wo du ein bisschen verärgert warst, so ein bisschen, wo du gedacht hast, nö, also wo du ein bisschen missgestimmt warst? In den letzten 14 Tagen? Ja. Ja, hat ja fast jeder innerhalb von 14 Tagen. Nee, ein schlanker, dunkelhaariger Mann, kurze Haare. Schlanker, dunkelhaariger Mann, kurze Haare. Lange Finger, ein bisschen schlaksig. Lange Finger, ein bisschen schlaksig. Hm. Zu dem ich ein ungutes Gefühl gehabt hätte oder hatte. Ja, also du hattest mit ihm ein Gespräch und das dir nicht gefallen hat, also du warst so ein bisschen missmutig in der Situation. Fällt mir jetzt spontan, ehrlich, ganz ehrlich, fällt mir nichts ein. Du müsstest eine grüne Hose angehabt haben. Nee, das mit Sicherheit nicht. Also kriegt jemand gezeigt, dir in Verbindung mit dir Missmut in Zeit 14 Tage, und er müsste eine grüne Hose oder hat oft eine grüne, jedenfalls die Farbe grün kriegt für ihn, und das ist immer ein Zeichen dafür, dass er die Farbe gerne trägt. Ich wollte, okay, das gibt's nicht. Tut mir leid, muss ich dich enttäuschen. Kommt da noch jemand irgendwann mal in den Sinn. Flunkern Tote auch schon mal? Nee. Sie scherzen gerne, sie machen paar Witze. Es gibt Humor im Jenseits. Ganz viel Humor. Ganz viel Humor. Ganz viel jetzt, Humor. Jetzt aber das Ernste, was ich gerade fragen wollte. Du kannst sehr schnell Kontakt herstellen zu diversen Toten. Ich kann, wenn jetzt jemand kommt und sagt, meistens muss er ja nicht sagen, wer gestorben ist. Wenn jemand hier reinkommt zu mir, dann gucke ich ihn an und sage ihm, es geht um deinen Bruder. Okay, ich mache jetzt einen Versuch. Ja. Kannst du Kontakt zu Adolf Hitler herstellen? Ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich würde es eigentlich nicht wirklich wollen. Was geschieht mit Menschen, die so viel Leid verursacht haben auf der Welt wie Hitler? Was passiert mit denen im Jenseits? Mit dem passiert gar nichts. Also wenn du stirbst und du kommst ins Licht oder zu Gott oder wie immer jemand es nennen mag, dann musst du dir vorstellen, als wenn du durch einen Scanner gehst. Also du legst Rechenschaft ab über das, was du im Leben getan hast. Gut, da bleibt bei dem ja nicht mehr viel übrig. Nee. Gibt es denn nach deiner Auffassung, deinen Erfahrungen, gibt es das Böse und die Hölle? Das gibt nicht das Böse und die Hölle, wie die Katholiken das gerne hätten, mit Fegefeuer und den ganzen Tag High Life und Tralali. Aber es gibt verschiedene Ebenen. Es gibt zum Beispiel Ebenen für Menschen, die ganz plötzlich versterben. Mhm. Weil die eine Weile brauchen, bis sie kapiert haben, dass sie Sturm sind. Die sind okay. In so einer Zwischenwelt. Und dann gibt's aber auch eine Ebene, die also wenn wir da angekommen sind, wo wir hinwollen, dann sind wir glücklich. Paradies, so wie wir das nennen, dann geht's uns gut und wir sind glücklich. Aber mhm. es gibt auch eine Ebene für so Hitler-Typen halt oder wirklich böse Tierquäler und so weiter. Die kommen in eine Ebene, wo es ihnen nicht gut geht, wo sie sehr viel Leid erfahren. Gut, dann sind wir ja beruhigt. Ja. Oder auch nicht. Natürlich, es gibt ja auch Ansätze, die sagen, dass letztendlich allen vergeben werden sollte. Aber das führt jetzt zu weit, dass wir diskutieren. Am Ende wird jeden vergeben. Liebe Carmen, danke für deinen Anruf und für deine Äußerungen. Ja, bitte. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Ebenso. Und ich achte auf den Mann mit der grünen Hose. Ja, da fällt dir jemand ein, da wette ich. Tschüss, Carmen. Ciao. Ja, tschüss. Und hier ist der erste Mann, Florian, 36. Guten Morgen, Florian. Guten Morgen, Domian. Schön, dass es noch klappt mit uns beiden. Na, aber hallo, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was du erzählst zum Thema fremde Mächte. Und zwar handelt es sich bei mir um eine ganz bestimmte fremde Macht. Ja. Und das ist der Geist der Mama Ayahuasca. Der Geist der Mama Ayahuasca? Genau, richtig. Und zwar ist Ayahuasca zum einen eine Pflanze, die in Südamerika im Regenwald wächst, mhm. und zum anderen auch der Geist von dieser Pflanze. Und durch die rituelle Einnahme von dieser Pflanze kann man mit diesem Geist in Kontakt treten. Und wieso Mama? Mama drückt den Charakter von diesem Geist aus, weil der Geist genauso liebend und sorgend ist, wie es eigentlich nur eine Mutter sein kann. Und deswegen wird dieser Geist bei den ganzen Indio-Völkern, die dieses Getränk schon seit Jahrhunderten zu sich nehmen, als Mama Ayahuasca bezeichnet. Nochmal, für Dove, für mich, der Geist ist in dieser Pflanze. Also es ist in dem schamanischen Weltbild, hat jede Pflanze auch einen Geist. Und mit dem kann man durch verschiedene Techniken auch in Kontakt treten. Und in dem Fall ist es eben der Geist von dieser Ayahuasca-Liane, die im Regenwald wächst. Du hast Erfahrungen damit gesammelt? Genau, richtig. Erzähl von den Erfahrungen. Ja, also ich bin durch Zufall drauf gestoßen worden, habe das Ganze bei einem Workshop hier in Europa erlebt. War dann von dem Ganzen so angezogen, dass ich gleich ein paar Wochen später das erste Mal in Peru war, dort einen Schamanen besucht habe und da wird dann in Camps, die nur zu diesem Zweck quasi da sind, mit einer Gruppe von Menschen aus der ganzen Welt zusammen mit einem Schamanen dann nachts dieses halluzinogene Getränk getrunken. Also eine Droge? Eine Droge, könnte man sagen, die den halluzinogenen Wirkstoff Dimethyltryptamin oder DMT enthält. Ah, okay, du bist gut informiert, ich merke schon. So, jetzt hast du dir das Zeug reingezogen, du hast es getrunken. Genau, richtig. Was passiert dann mit dir? Dann bekommt man erstmal, also es wird im Dunkeln getrunken, in völliger Dunkelheit, in der Nacht, im Dschungel, nur in so einer Bretterhütte mit bisschen Moskitonetz außenrum. Ja, in der Gruppe? Genau, in der Gruppe. So in einem Kreis, jeder auf einer Matratze, jeder hat einen Eimer vor sich stehen, weil das Ganze auch ein sehr zum reinigenden Effekt hat. Also man kotzt da rein, Leute irgendwie. Decken. Genau. Ja. Ah ja, okay. Manche Leute bekommen noch Durchfall, wenn du ganz viel Pech hast, auch beides gleichzeitig. Mhm. Also ist eine sehr tiefgehende körperliche Reinigung und eine seelische Reinigung gleich noch mit dazu. Gut, aber was hast du seelisch, psychisch erlebt? Ich habe erlebt ein Kindheitstrauma von mir, das mir bis zu dem Zeitpunkt vollkommen unbewusst war. Mhm. Also ich habe meinen größeren Bruder immer gehasst aus tiefster Seele, aber ich hätte ihr nie sagen können, warum. Und in einer von diesen Zeremonien habe ich dann erlebt, dass da in meiner Kindheit was vorgefallen ist, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehen möchte. Mhm. Was mir, wie gesagt, vollkommen unbewusst war. Und in dieser Zeremonie ist es aus meinem Unterbewusstsein mit Hilfe von diesem Muttergeist, der eben wusste, dass mich das belastet, einfach an die Oberfläche gekommen, mhm. dass ich das Ganze dann bearbeiten konnte. Und durch das auch so aufgeladen war, dass ich dann sogar die Kraft gefunden habe, auf meinen Bruder zuzugehen und das Ganze anzusprechen und das sich dadurch aufgelöst hat. Wie lange dauert denn so eine trance-ähnliche Veranstaltung? Das dauert meistens die ganze Nacht. Also man trinke das in mehreren Portionen, weil natürlich die Dosis, die ist von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich. Mhm. Und das Ganze beginnt eben meistens abends bei Einbruch der Dunkelheit und kann dauern bis zum Sonnenaufgang. Wie ist es dir dann danach ergangen, als die Wirkung nachließ? Danach geht's dir, wie wenn du Gott persönlich begegnet bist, so ungefähr. Also das ist der Kontakt mit der puren Liebe. Man kommt mit seinem Herz wieder in Kontakt. Man sieht die ganzen unnötigen Gefühle, die man mit sich rumträgt. Mhm. Man trifft sich einfach selbst, das innerste Selbst, ohne die ganzen Masken, die man sich in der Gesellschaft so übergestülpt hat, ohne die ganzen Verstellungen. Man kann einfach zu 100% man selber sein und man begegnet sich selbst. Florian, das ist das ist beeindruckend und ich erahne auch, was da in dir vorgegangen ist und glaube dir das auch alles aufs Wort. Aber letztendlich kann man doch sagen, dass es rein auf diese chemische Substanz zurückzuführen ist, die diese Auswirkungen in deinem Gehirn hatte, so wie LSD oder andere halluzinogene Drogen, auch hier Bekannte, das auch haben. Das hat doch nichts mit einer Überwelt oder mit nichts Übernatürlichem zu tun. Doch, das hat in dem Fall, also du hast gar nicht Unrecht, das ist durchaus vergleichbar mit anderen psychedelischen Substanzen. Auch von der Wirkung her kannst du dir das bisschen ähnlich wie halluzinogene Pilze oder auch wie LSD vorstellen, was den optischen Effekt angeht. Nur es macht einen ganz riesigen Unterschied aus, weil du eben tatsächlich diesem Geist begegnest. Aber wie sieht der Geist aus? Der sieht für jeden anders aus. Woher weißt du, dass du dem Geist begegnest? Und dass das nicht nur ein Feuerwerk deines Unterbewussten ist, das ausgelöst wurde durch diese Chemikalie? Habe ich durchaus auch in Betracht gezogen, dass das so ist. Also ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren damit. Und am Anfang war ich auch zeitweise so bei dem Gedanken, dass ich mir dachte, vielleicht ist es ja nur in Anführungszeichen eine Droge, die quasi bei den Indios, dass der Zustand einfach diesen Namen von den Indio-Völkern bekommen hat. Was macht dich denn so sicher, dass du diesen Geist erlebt hast? Da macht mich so sicher, dass sich mein Leben einfach radikal verändert hat. Könntest du auch nach einem chemischen Prozess machen? Dass ich immer näher zu mir selbst komme. Also klar, durchaus ist es theoretisch möglich, dass mein Geist mir das alles vorgaukelt. Mhm. Dann muss ich aber sagen, ist mein Geist wirklich ganz schön kreativ, weil das wirklich so tiefgehend ist und weil es so tief dich in deinem innersten Herzen berührt. Und also es ist mittlerweile eine große Szene auf der ganzen Welt, die das regelmäßig tut. Würdest du sagen, dass das eine spirituelle Erfahrung war? Ja, absolut. Das ist die spirituellste Erfahrung, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Möchtest du das aufgrund dieses Erlebnisses auch noch wiederholen oder mehrfach wiederholen? Genau, und ich möchte sogar mein Leben widmen, diese Möglichkeit möglichst vielen anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Kannst du denn diese... Und wenn du das gerne mal möchtest, kannst du mich gerne nach der Sendung mal nochmal anrufen, dann können wir was ausmachen. Ich kann das ja mal hier live in der Sendung machen, das wäre ein Spaß für alle. wirst du diese Substanz auch in Deutschland bekommen können? Ja. Also es finden auch in Deutschland regelmäßig offiziell und öffentlich übers Internet beworben solche Rituale statt, zum Teil unter Leitung von Schamanen aus Südamerika, hauptsächlich aus Peru und Brasilien. Ist ja die Polizei da schon auf euch hellhörig geworden? Denn das könnte man ja durchaus als Droge definieren. Genau, der Punkt ist aber der, dass es auch ein paar Kirchen gibt, die aus Brasilien kommen. Ah. Und in vielen Ländern der Welt als Religion anerkannt sind, die im religiösen Rahmen in ihren kirchlichen Zeremonien, die zum Teil auch sehr katholisch angehaucht sind, gerade bei einer Gruppe, die nennt sich Santo Daime. Mhm. Und da gibt's auch die Kirche hat auf der ganzen Welt ihre Ableger. Florian, dass viele Länder auch das ganz offiziell einführen und legal konsumieren. Okay, noch eine kurze Frage am Ende. Du hast jetzt so ein bisschen geschnuppert in diese Welt. Gibt es in dieser Welt, in dieser spirituellen Welt, mehrere mächtige Götter? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Klares Ja. Also es gibt auch, ich habe auch mit meiner Freundin schon Krafttierreisen gemacht, schamanische Trommelreisen, habe da auch ihr Krafttier mit ihr bekannt machen dürfen. Also es gibt auf jeden Fall mehr, als man sehen und fassen kann auf der Welt. Okay, ich danke dir sehr, dass du uns von diesem, ich hatte das noch nie so gehört und habe davon nicht erfahren, dass du uns das erzählt hast. Vielen Dank, Florian. Alles Gute wünsche ich dir. Ruf mich gern an, wenn du es nochmal machen möchtest und schick mir bitte noch ein Autogramm zu meiner Freundin. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Tschüss, ciao. Und in der Technik, Tim Dunke. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio 1 Live, ein Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.